Das wollte ich nicht zulassen. Er muss sich erst an den Namen der Toten gewöhnen. Yvonne, ein hübscher Name. Ella Davis beäugt ihn, als litte er an einer Krankheit, aber der schroffe Blick von Gilbert verändert sich nicht. »Dann verraten Sie es uns doch«, sagt er. »Woher wussten Sie, dass die Leiche sich dort befindet?« Also erzählt Danny den beiden von dem Traum, über das verunstaltete Straßenschild mit der Aufschrift »Cunt Road Fuck«, von dem Mond und dem »Tinker, Tinker, Tinker« der an den Pfosten klirrenden Preisschilder. Er berichtet, wie seine Beine ihn wie von selbst vorwärts getragen haben. Er berichtet von der Hand, dem Bettelarmband, dem Hund. Er erzählt den beiden alles, obwohl es ihm nicht gelingt, die Klarheit des Traums zu vermitteln und dass er ihm wie wirklich vorkam. Ich dachte, der würde wie meist bei Träumen einfach nach dem Aufwachen verblassen, aber das ist nicht passiert. Deshalb bin ich schließlich dorthin gefahren, weil ich selbst sehen wollte, dass es bloß irgendein irrer Film in meinem Kopf war. Nur die Leiche war da und der Hund auch. Deshalb habe ich den Anruf gemacht. Schweigend blicken die beiden ihn an, prüfend. Ella Davis sagt nicht. Erwarten Sie etwa, dass wir das schlucken? Aber das muss sie gar nicht. Ihr Gesichtsausdruck sagt alles. Das Schweigen zieht sich in die Länge. Danny weiß, dass er es aus ihrer Sicht brechen soll, dass er versuchen soll, die beiden zu überzeugen, indem er weitere Einzelheiten anführt. Er soll über die eigenen Worte stolpern und ins Plappern geraten. Deshalb hält er den Mund, was ihm nicht leicht fällt. Gilbert lächelt. Das ist überraschend, weil es ein gutes Lächeln ist, warm. Bis auf den Blick, der ändert sich nicht. Wie jemand, der eine bedeutsame Wahrheit ausspricht, sagt er, »Also sind Sie ein Medium, wie Miss Cleo?« Davis verdreht die Augen, Danny schüttelt den Kopf. »Bin ich nicht?« »Doch, doch, das sind Sie, bei Gott!« »Drei! Bestimmt haben Sie der Polizei schon bei anderen Ermittlungen geholfen, wie diese Nancy Weber oder Peter Herkes. Wahrscheinlich können Sie sogar Gedanken lesen.« Er tippt sich an die eingesunkene Schläfe, an der ein Knoten aus kleinen blauen Venen pulsiert. Danny lächelt und deutet auf Ella Davis. »Ich habe zwar nicht die leiseste Ahnung, wer Nancy Weber und Peter Herkes sind, aber ich weiß, was sie da denkt, nämlich, dass ich totalen Schwachsinn von mir gebe.« Davis erwidert das Lächeln humorlos. »Völlig richtig.« Danny sieht Gilbert an. »Jedenfalls habe ich der Polizei noch nie bei irgendwelchen Ermittlungen geholfen. Vor dieser Sache, meine ich.« »Nein. Ich hatte auch noch nie so einen Traum.« »Keinerlei übersinnliche Eingebungen? Haben Sie nicht mal einem Freund gesagt, dass irgendwelcher Kram auf der Kellertreppe liegt und dass er aufpassen soll, weil er sonst auf der Schnauze landet?« »Nein.« »Oder dass jemand am 12. Mai um Himmels Willen nicht das Haus verlassen soll?« »12?« »Nein.« »Dass der verschwundene Ring im Badezimmer auf dem Medizinschränkchen liegt?« »Nein.« »Also nur dieses eine Mal.« Gilbert gibt sich Mühe, verblüfft zu klingen, aber sein Blick spiegelt das nicht wider. Den spürt Danny auf seinem Gesicht hin und her kriechen, beinahe so, als hätte er Gewicht. »Eins.« »Genau.« Gilbert schüttelt mit gespieltem Staunen den Kopf und sieht seine Kollegin an. »Was sollen wir mit dem Kerl bloß machen?« »Wie wär's, wenn wir ihn wegen Mord an Yvonne Wicker festnehmen? Das wär doch was, oder?« »Ach, kommen Sie, ich habe Ihnen doch mitgeteilt, wo die Leiche liegt. Warum würde ich sowas tun, wenn ich die Frau umgebracht hätte?« »Aus Mediengeilheit?« Sie spuckt das Wort regelrecht aus. »Wie wär's damit? Brandstifter tun das ständig, legen einen Brand, melden ihn und wirken dann bei der Bekämpfung mit. Nur damit ihr Bild in die Zeitung kommt.« Unvermittelt beugt Gilbert sich vor und ergreift Dannys Hand. Die Berührung ist unangenehm, sehr trocken und sehr heiß. Danny will sich dem Griff entziehen, aber Gilbert ist stark. »Schwören Sie es?« sagt er in vertraulichem Flüsterton. »Schwören, schwören, schwören Sie es? 3 mal 1 plus 2, dass Sie Miss Yvonne Wicker nicht getötet haben?«